Die wappt nach den Nerven, als wann ich schon wieder Schülerin hätt. Übrigens nicht. Sag mal, die Sachen, die sind nur zum Lachen, als wann ich heute immer den kürzesten hätt. Von Leib ist das Mödring. Du machst da Blödsinn. Frühsinn, der Fries, du hast täglich ein Dünnschiss. Bist vom Leben gekündigt. Als Schwul sieht der Trap, muss ich Trap präsentieren. Und schon startet die Line, wir werden es eskalieren. Sind die fettesten, besten und freshesten hier. Und die Chefs im Revier. Fressen polieren. Mit dem Großer, Ziggy, Umdi, Häser, Biska, doch in der Stärz. Die Nacht wird zum Bock und der Mund wird zu so. So ist er, Duft ist Lehm. Wann immer der Gesicht so erschau, bist du Bitch nur Frau. Schiss deine Song. Ich schnapp mir ein Fass mit Fühlziegel drinnen, du kriegst das aufs Maul. Nieder wenn Gnummer und ihre Gurke die Horven verbrennt. Ordentlich brennt. Jetzt kann ja endlich wer Chick anzünden und was, dass das Leben jetzt so anfrerennt. 200 Rast ist den Hype mit der Zeit, doch zum Überleben reicht's. Überleg es halt. Mein Rap macht die Brat, aber Angst, aber Start ist der Anfang parat. Ich denk mir halt manchmal, dass das Game zerfällt. Weit und breit, keine Rapper, keine Gegner halt. Wann der Beat ihn nicht vernicht hat, tun seit wir. Ist ja lieber, weil nur Hurner hier. Könnte passieren, dass mein Horn das rutscht. Und der Alte hat schon wieder mal mein Schwarz gelutscht. Wann der Beat ihn nicht vernicht hat, tun seit wir. Ist ja lieber, weil nur Hurner hier. Könnte passieren, dass mein Horn das rutscht. Und der Alte hat schon wieder mal mein Schwarz gelutscht. Zu viel Rapper wollen mich leider immer unten halten. Lästern hinterm Rücken, so als war ihr Zungen schmolten. Ich fahr von fucking LB bis ins Waldviertel. Ja, so ein Strecken leg ich zurück, jetzt um ein scharfes Dirndl. Dem was ich war im Brooklyn Jack, kaum nix ein Vierter zu schwuchteln. Denkst du hättest ein Fame mit paar 100 Fans auf Facebook, du bist der Hund nicht mehr. Sorry, du Penner Jack, es ist Ghosty Boy in Kombination mit Freezy Trap. Der Bitch wird banged und easy gefilmt, dank der versteckten DJ-Cam. Ey, das ist ein Wahnsinn, jede Party eskaliert heavy. Rutscht mir die Hand aus, klatsch in die Floche in der Visage und das ziemlich heftig. Sag warum Drama, da alle Rapper heut zu tot. Von einem Grammy, meine Gedanken sorgen. Drop up ein Parts und mach sie alle fertig. Es ist kein Problem, mach ich mit links. Gib der Szene mein Dick, gib der Szene mein Schiss. Auf ein paar Beats und schon sind's alle gefickt, yeah. Und was ist bitte jetzt die Message von dem Track? Es ist im Gesicht nicht immer für die Sonne, was brennt. Wann der Beat ihn nicht vernicht hat, tun seit wir. Ist ja lieber, weil nur Hurner hier. Könnte passieren, dass mein Horn das rutscht. Und der Alte hat schon wieder mal mein Schwarz gelutscht. Wann der Beat ihn nicht vernicht hat, tun seit wir. Ist ja lieber, weil nur Hurner hier. Könnte passieren, dass mein Horn das rutscht. Und der Alte hat schon wieder mal mein Schwarz gelutscht.